We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ja, da sind wir bei Radio Unerhört 90.1. Noch eine kleine Durchsage in eigener Sache. Und zwar suchen wir Unterstützung für unsere Radiosendung. Und zwar brauchen wir jemanden, der am besten ein bisschen Plan hat von Radiotechnik, den Mischpult bedienen kann und am besten auch noch Mitglied bei Radio Unerhört ist. Denn die Person, die das hier macht, wird bald weg sein. Und damit es Reducation weiterhin gibt, brauchen wir halt jemanden, der das dann übernehmen kann. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr darauf Bock habt, dann meldet euch unter reducation@radio-rum.de. Reducation mit AE. Und jetzt kommen wir zu einem Film. Ja. Ein Film, muss man vorab sagen, den wir alle nicht gesehen haben, aber gerne sehen wollten. Es handelt sich um den Film Blut muss fließen, der in der letzten Woche vom Cineplex gezeigt wurde. Genau, da gab es zwei Vorstellungen, eine um 17 und eine um 19 Uhr, jeweils angeschlossen mit einem Gespräch mit dem Regisseur bzw. Produzenten. Die Justina und ich, sind uns auch im Foyer begegnet, nachdem es keine Karten mehr gab und haben uns dumm angeschaut. Ein Grund für uns, diesen Film nach Marburg zu holen, damit er hier möglichst bald nochmal gezeigt wird. Da hat Mo genauere Informationen. Der Gesichtsausdruck hätte ich sehen müssen. Ja, also wir als Free Education Movement Marburg haben uns überlegt, dass wir Ende April den dann gerne zeigen wollen, den Film, wenn wahrscheinlich im Audimax, ne, wenn alles klappt. Also im größten Hörsaal der Uni. Genau, warum Ende April? Weil am 1. Mai auch die Nazis ja aufmarschieren wollen in Frankfurt. Und um das Thema dann nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen, bietet sich es da an, dann Ende April entsprechend den Film zu zeigen. Genau, das ist so der aktuelle Plan. Ja, und vielleicht, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt habt, ich habe es gerade nicht mithören können, dass er ja auch nicht von keinem Filmverleih irgendwie gezeigt wird. Also es ist ja auch gar nicht möglich, ihn anzuschauen, außer man holt sich den Film mit dem Filmemacher her. Genau, das war ja einer der großen Skandale, dass er zwar 2012 auf der Berlinale lief, der Film, danach und auch, ich glaube, einen Silbernen Bären oder sowas oder zumindest eine Auszeichnung gewonnen hat, aber danach keinen Verleih gefunden hat. Niemand, der ihn zeigen wollte, weder im Fernsehen noch im Kino. Wobei sich das jetzt zu ändern scheint unter Umständen. Also ich habe vorhin beim Recherchieren bin ich über einen Artikel in der Frankfurter Rundschau gestolpert, dass der MDR am Überlegen ist, ob sie vielleicht in Erwägung ziehen könnten, ihn eventuell eines Tages mal im Fernsehen zu zeigen. Das ist auch deshalb besonders, also der MDR halt besonders interessant, weil, so wie ich gelesen habe, 41 der 90 Drehs, die dieser Mensch gemacht hat von rechten Konzerten, halt im Sendegebiet, also des MDRs stattgefunden haben und deshalb besonders der MDR halt ja Interesse haben sollte, oder ja, den zu zeigen. Also es gibt da vielleicht die Möglichkeit, ihn eines Tages im Fernsehen zu sehen, aber wenn wir uns darauf irgendwie nicht verlassen wollten. Und ja, der Entschluss, ihn zu zeigen, kam eigentlich auch früher als das, diese Meldung. Aber in jedem Fall, denke ich, werden wir ihn zeigen. Ich vermute, es ist genug Zuschauerinnen gibt, die daran Interesse haben, die vielleicht auch ja, mit einer Diskussion oder sonst etwas am Ende. Also es ist ja kein Film, den man irgendwie im Fernsehen guckt und danach schaut man die Simpsons oder sowas. Also das ist. Genau, und nachdem wir jetzt schon euch mit ganz vielen Informationen über und um den Film versorgt haben, sollten wir euch vielleicht auch nochmal sagen, worum es in dem Film eigentlich geht. Das ist eine ziemlich gute Idee. Haben wir euch da noch nicht viel verraten. Der Film zeigt, soweit ich das ja auch nur irgendwie aus Filmrückschauen wahrnehmen konnte, zeigt er den investigativen Journalismus des Thomas Kuban. Das ist ein deutscher Journalist, der sich erst so ganz normal, sozusagen undercover und dann später auch mit versteckter Kamera auf Konzerten der Rechtsrock- oder rechten Hardcore-Szene rumgetrieben hat. Und ich glaube, da ganz, ganz interessante Sachen dokumentieren konnte. Er hat das ja über 9 Jahre hingemacht. Das ist schon eine krasse Leistung. Auch irgendwie das, also den Mut dazu auch zu haben, immer wieder hinzugehen, das mal wieder zu machen. Und ich habe nur gelesen, er hatte wohl irgendwie so eine versteckte kleine Kopfkamera, mit der er das gefilmt hat. Also das muss man sich auch fragen, wie man das schafft, da unentdeckt zu bleiben. Weil das würde ja schon auffallen, wenn jemand filmt. Und sein Name ist ja auch ein Pseudonym, was er verwendet, um sich zu schützen. Und im Film selber ist er auch nicht zu erkennen, weil, also, das ist, denke ich, auch selbsterklärend. Und es sind wohl nicht nur Konzertaufnahmen, das wäre ja auch ein bisschen krass, also wenn man die ganze Zeit nur gröhlende Nazis hören würde, sondern es sind wohl auch Berichte über Bürgerbewegungen und Bürgerinitiativen, die sich gegen Konzerte dann gewehrt haben oder gegen, also die, ich, das war auch nur was der Wikipedia-Artikel jetzt hergegeben hat, was ich erzähle. Und ist auf jeden Fall schon, also ich finde es schon allein schon deswegen spannend zu überlegen, wie man daraus einen Film machen kann, aus irgendwelchen Konzertschnipseln und ja, genau. Ja, und um vielleicht mal zu entschuldigen, warum das hier so verplant ist. Also eigentlich hatten wir tatsächlich jemanden, der den Film gesehen hat und auch bereit war, darüber zu sprechen. Die Person ist leider kurzfristig an Arbeitsüberlastung erkrankt sozusagen und leider deshalb heute nicht unter uns. Und deshalb ist das jetzt vielleicht hier etwas freier, um es so zu formulieren. Schönen Gruß an Matze. Naja, im jeden Fall wird es den Film dann, werden wir den Film dann zeigen. Und ich denke mal, in der nächsten Radiosendung wird es dann mehr Infos dazu schon geben. Auf jeden Fall. Dann werden wir einen konkreten Termin und eine Uhrzeit haben. Ja. Gut. Dann überhaupt nicht im Kontext dazu gibt es jetzt ein Lied, das der Kontext dazu, nee, das erzähle ich kurz ein bisschen. Es gibt da eine Gruppe, die heißt Normal. Die haben vor vielen Jahren Musik gemacht und rausgebracht. Davon werden wir ein Lied spielen, weil der Sänger jetzt eine Hausdurchsuchung bekommen hat aufgrund dieses Liedes, was, glaube ich, 20 Jahre alt ist oder so. 31 Jahre alt. 1982 veröffentlicht worden. Genau, und jetzt kam die Polizei zu ihm und hat ihn und seine Familie und seine kleinen Kinder besucht aufgrund dieses Liedes. Und wir dachten, wir spielen es deswegen einfach, wollen damit aber nicht wirklich unbedingt was aussagen. Naja, also ich glaube, also wir wollen schon sagen, dass es irgendwie keine coole Idee ist, irgendwie 30 Jahre später mit der Polizei in die Wohnung zu stürmen, um ein paar Platten zu konfiszieren von einem Lied, was es tausendfach kopiert und also was halt über 30 Jahre alt ist. Also ich glaube, wir sind nicht mit jeder Aussage, die in diesem Lied vorkommt, einverstanden und würden uns insoweit auch davon distanzieren, aber trotzdem einfach ein Zeichen gegen diese Repression, die halt einfach vollkommen überflüssig ist. So meinte ich das. Okay, hier kommt Normal mit Bullenschweine. Aus dem Ohr blutet Köpfe alle. geschuldet aus ihnen ins Gesicht. Und die Bullen waren geschuldet aus ihnen ins Gesicht, bis das Schädel bricht nicht. Helfen der Nation, Bullen soll man ehren. Scheiß auf diese Tradition, der Bullen muss sich nicht nur wehren. Hau die Bullen, bleib gestohlen, hau den ins Gesicht. Hau die Bullen, bleib gestohlen, hau den ins Gesicht, bis das zu Schädel bricht. Hau die Bullen, bleib gestohlen, hau den ins Gesicht. Hau die Bullen, bleib gestohlen, hau den ins Gesicht, bis das zu Schädel bricht. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra. In your sight we is pleasure, boom she pleasure. Boom, gee, pleasure.